1. Nachdem Jeremiah dem gesamten Volk wert mitgeteilt hat, die der Herr, Gott, im für sie aufgetragen hat, war die Verkündigung der göttlichen Botschaft abgeschlossen. 2. Daraufhin entgegneten Asaja, Johannan und andere hochmütige Männer, dass Jeremiah die Unwahrheit sage, die Gott in Angeblich nie angewiesen habe, ihnen die Reis nach Ägypten zu untersagen. 3. Sie behaupteten stattdessen, Baruch habe Jeremiah gegen sie aufgehetzt, sie in die Gewalt der Babylonier zu bringen, damit dies sie Toten oder in die Gefangenschaft führen konnten. 4. Infolgedessen weigerten sich Johannan, die militärischen Anführer und das gesamte Volk der Anweisung Gott zu folgen, die einen Verbleib im Land Juda forderte. 5. Viel men nemen Johannan und die Heerführer alverbliebenen Juda mit sich, die Zuvor aus verschiedenen Nationen, in die sie zerstreut werden waren, zu rückgekaut waren. 6. Zu dieser Gruppe gehorten Männer, Frauen, Kinder und die Königsdoktor Soiel Personen, die Nebuseraden bei Gedalja zu rückgelassen hat, einschließlich des Propheten Jeremiah und Baruchs. 7. Sie der Stimme des Herrn nicht gehorchten, zogen sie eigenmächtig nach Ägypten und gelangten schließlich bis in die Stadt Tachpanhes. 8. Warend sie sich in Tachpanhes aufhielten, erging das Wort des Herrn ernüten Jeremiah, im weitere Anweisungen für das Volk zu geben. 9. Gott befahl ihm, Großstein zu nehmen und sie vor den Augen der judäischen Männer im Motel des Pflasters am Eingang von Pharaos Palast in Tachpanhes zu vergruben. 10. Sollte ihnen verkünden, dass der Herr der Heerscharen seinen Diener Nebukadnezar herbeirufen wird, damit dieser seinen Thron und seinen Pracht Teppich über diesen Steinen erregt. 11. Sobald Nebukadnezar eintreff, wird Ägypten angreifen und über die Menschen das Schicksal bringen, das für sie bestimmt sei, Tod, Gefangenschaft oder das Schwert. 12. Wird die Tempel der ägyptischen Götter in Brand setzen, ihr Götzenbilder wegführen und das Land so muhelos unterwerfen, wie einhert seinen Mantel anlegt. 13. Schließlich wird die heiligen Säulen von Heliopolis in Ägypten zertrümmern und die religiösen Statuen der ägyptischen Götter vollständig durchführen.